Wer war das denn hier überhaupt? Es passt doch so gar nicht. Was? Irgendeiner will mich immer ärgern. Naja, Lügen haben lange Beine bei dir. Lang. Lesbischen Frauen über Nacht gegangen, das ist eigentlich der Elfe. Ja? War schon am ersten Abend. Sind lesbische Blumen, meinst du? Ist ja nicht echt. Gibt es das eigentlich unter Pflanzen auch? Gleichgeschlechtliche Liebe? Ja, Pflanzen? Ja? Ja. Bei den vier Blättchen und vier Blättchen. Was? Was kann man ja sagen? Wir glauben dir immer. Dann wird es weiter erzählt. Bei den Mauerblümchen oder so. Die Mauerblümchen. Die Butterblumen. Setzet euch hin. Seid dem Niedergang geweiht. So, jetzt ist es soweit. Alle da? So, mal gucken, was die zweite Runde für eine Stimmung hat. Ne? Wenn das so weitergeht wie eben, dann müssen wir eine Kneipe aufmachen. Wer zapft? Hier altert man schnell. Hier ist man steinalt schon. Von Anfang an. Wie alt ist das Ungeborene eigentlich? Kann man das noch berechnen? Immer wieder Prakash. Ja. Und Familie. Lass den Prakash in Ruhe. Jetzt noch ein Ei im Mund. Na gut, bevor er fertig ist, sind wir auch fertig. Na gut. So, einer fängt an. Wie oft soll ich sagen, frohe Ostern? Jedes Mal? Immer wieder wer Neues dabei. Eier einfach vorne. Das sind doch Eierlikör-Eier da. Wenn es einem ein bisschen schlechter geht oder in Stimmung kommen möchte, da sind noch ein paar Eier übrig. Und noch im Auto. Eier einfach vorne. Genau. Sind. Ah, Geburtstag, ne? Wir können ja mal sehen. Ja. Wenn du ihn ärgern willst. Okay. Klein soll er bleiben. Das Kleingedruckte soll er erstmal lesen. Es gibt auch Kleingedruckte, es gibt ja Geburtsanzeige oder so, oder Geburtsurkunde. Sollte man einführen. Ne? Gebrauchsanweisung. So, sind wir soweit? Fast. Vorhang zu. Vogelstrauß-Technik. Ich bin ja mal kurz. So, ja, wer fängt an? La Paloma? Wer? Das ich. Also das ich, wo ich mal denke, dass ich das bin. Ah. Dass er immer wieder auftaucht. Ja. Was morgens auftaucht und abends untergeht. Ne? Ja, ja. Das nennt man Titanic. Dem Untergang geweiht. Alles, was Eingeweide hat, ist dem Untergang geweiht. Die kommt auch wieder. Die haben sie stückweise wieder hochgeholt. So lange getaucht. So machst du es auch, wenn es weg wäre, wo ist es denn geblieben? Du würdest so lange tauchen, bis es wieder hast. Du wüsstest nämlich gar nicht, was du ohne den machen solltest. Das ist dich tödlich langweilen. Wenn dieser kleine Klon da vorne nicht mehr rumtanzen würde. Du wirst ihn ja nur, du kämpfst drum, weil du weißt, du kriegst den eh nicht los. Brauchst du keine Angst zu haben. Die glaube ich war auch unsinkbar. Unsinkbar, ja. Undenkbar. Also ist die Mühe, dieses Ich loszuwerden, eigentlich mühelos. Nein, das ist doch ganz total natürlich, dass die Anwesenheit des Ichs sich sofort wieder möchte, dass es abwesend ist. Das ist die Grundtendenz jedes Ichs. Jedes Ich möchte das Ich loswerden. Grundsätzlich. Weil Ich heißt Störung und alles möchte das Gestörte oder das Störende wegkriegen. Grundsätzlich. Ja, ja. Hallo, hi. Der Heiland. Hi, hi, hi. Nee, das ist die Grundtendenz jedes Anwesenden, dass er eigentlich abwesend sein möchte. Und alles versucht, das zu schaffen. Ja, aber gleichzeitig ist ja die totale Angst davor da. Angst? Ja, Angst. Ah, und? Ach so. Ich stimme aus der Niederlage. Man zittert sich durchs Leben. Espenlaub. Ja, eigentlich möchtest du es unbedingt, aber hast totale Angst, wenn es wirklich passieren würde. Weil du wüsstest gar nicht mehr, was dann passieren sollte. Vielleicht möchte man aber auch sicher gehen, dass es weg ist. Nee. Du möchtest es eigentlich loswerden, aber hast Angst davor, dass es wirklich gehen könnte. Nein. Es gibt dann diesen kleinen Verstand, das man Ich nennt, dass das Probleme schafft, dass es ohne ihn gar nicht gäbe. Und darum macht es ein Problem auch daraus, wenn es nicht mehr wäre. Aber keine Chance, kein Entkommen. So, habt ihr euren Platz langsam gefunden? Setzt du dich auf die Theke? Na gut. Ja, wer soll das sagen? Ja, ich meine, das ist der größte Witz des Jahrhunderts. Da sitzt einer und sagt, ich habe kein Ich. Habe ich genau gemerkt, ich habe keins mehr. Ich habe öfter mit zu tun, die haben gesagt, ich war in dieser Abwesenheit, dieser Leere. Ich habe kein Ich gefunden. Und wem erzählst du das jetzt? Ja, ich weiß nicht, aber ich habe keins. Bitte? Ich gucke ja selber, dass da nichts ist. Wer guckt da selber? Ja, keine Ahnung, wenn ich versuche zu überleben. Also wenn ich versuche, kein Ich zu finden. Ja, ja. Ah, ja, ja. Du musst dir diesen Wahnsinn mal überhaupt das mal anhören. Mach ich ja. Was machst du? Ich gucke nach dem, wo nichts ist. Das geht ja nicht. Doch, geht schon. Hör dir mal die Geschichten an, die man hört. Und die Bücher, die da geschrieben werden drüber. Gott, oh Gott. Da gibt es wirklich ein Ich, kein Ich, das kein Ich mehr hat. Stell dir mal vor. Und das sitzt dann irgendwo und redet darüber. Auch du kannst kein Ich mehr haben. Auch du, mein Sohn Brutus. Ja. Guck, mir geht's gut jetzt ohne ich. Ich bin frei. Ja, ich bin frei vom Ich. Was sagt Ihre Bank dazu? Ja, wenn es daran geht, auf einmal ist das Ich wieder da. Hast du dein Nummernkonto auch gut versteckt? Für dein Kein-Ich? Naja, egal. Es dreht sich alles immer um den Scheiß. Es sollte besser werden. Es ist immer schlecht, wie es ist. Ne? Nie gut genug. Und wenn es mal gerade so geht, hat man schon wieder Angst, dass es schlechter wird. Immer scheiße. Mit und ohne ich ist scheiße. Macht ja nichts draus. Ja. Noch was? Das reicht. Was? Das reicht. Das reicht. Man sollte sich schon mal damit abfinden, dass es nie besser wird. Aber auch nicht schlechter. Das ist das Schöne, wenn es nicht besser werden kann, kann es auch nicht schlechter werden. Naja. Das ist neu. Hier ist auch noch ein Hoffnungsblut. Nein. Irgendeine Katastrophe. Die Katastrophen können kommen. Katastrophenszenarien. Schlimmer geht immer. Nee. Es ist schon so schlimm genug, dass du dich dir einbildest, wer zu sein. Das ist schlimmer geht nicht mehr. Das ist schon eine Naturkatastrophe. Deine Natur hat schon die Katastrophe, dass sie sich einbildet, etwas zu sein. Mehr Katastrophe geht gar nicht. Das nennt man die Ursünde oder das Urübel. Dass das Sein sich als Sein erfährt. Gott. Und dann das Sein als Realität annimmt. Boah. Guck's. Das tanzt es durch den Raum. Also sobald das erlebt wird, ist ein Ich da. Ja, ganz subtil. Schon Gewahrseins-Ich nennen wir es dann. Die subtilste Ich-Erfahrung als Gewahrsein. Dann als bewusstes Sein und dann als unbewusstes Sein. Aber der Ursprung ist immer, der Wurzel der ganzen Sache ist das Gewahrseins-Ich. Ganz automatisch. Die subtilste Ich-Erfahrung. Da fängt es an. Und da hört es auf. So. Und wie wird man das los? Du sagst, das wird man nicht los. Die Frage ist auch immer, wer muss das loswerden? Das will ja dieses Ich, will sich ja selbst loswerden. Das Ich stört sich selbst, weil ohne Ich gibt es nichts Störendes und auch nicht keinen, der gestört werden könnte. Also der Störenfried möchte ständig den Störenfried loswerden, aber indem er den Störenfried loswerden möchte, bestätigt er den Störenfried an sich und ist ständig gestört. Von. Dir geht's doch nie gut. Gib doch nicht an. Ach, das kommt schon mal vor. Im Schlaf vielleicht, wenn du dich nicht kennst. Also Freude ist nicht gut gehen. Was? Wenn Freude da ist, ist schon zu Freude viel. Ist nie da. Wo soll die denn sein? Keine Ahnung. Welche scheiß Freude soll das denn sein, die da sein kann? Komm her, Freude, die da ist. Welche Freude soll das denn sein? Manchmal ist sie da, manchmal nicht. Ja. So ein Ab- und Zu-Freude. Ja. Tür auf, Tür zu, Freude. Ja. Oh. Will dir bloß nichts sein mit deiner Freude. Wenn es kommt und geht, ist es nichts wert. Ja, was ist das denn dann für eine Freude? Nur mal eine kurze Abwesenheit von Störung. Ja, aber es ist doch nicht Freude. Eine Freude, wo keine Störung sein darf. Was ist denn das für eine Scheißfreude? Die bedingt ist eine Abwesenheit von einem Störenfried. Eine relative kleine Abwesenheitsfreude. Ja, besser als nichts. Besser als nichts. Bleib du bei deinen zwei Neonazis. Freude. Besser als nichts. Also wir gönnen dir alles. Ess auch den Salat mit dem Dings vermischt und tu, was immer du unbewusst machst. Wäre ich gewesen, dann wäre das nicht passiert. Wenn was? Da war war das dich abgelehnt? Denkst du? Warst du gerade weg, oder? Man sollte die Dummheit nicht mit Ich-Abwesenheit beschreiben. Hört sich aber besser an. Eigentlich redet man über die wahre Armut des Geistes und nicht die kurze, dumme Anwesenheit. Eine Abwesenheit. Naja, egal. Puh. Das zu Ostern, ne? Es lohnt sich irgendwie aus. Was lohnt sich? Na, es lohnt sich nicht, den Verstand zu traktieren. Warum nicht? Im Zirkus? Den Clown muss man noch irgendwie rumclownieren lassen. Muss es sich denn lohnen? Meine Güte. Du bist ja ein berechnendes Wesen. Ich bin mein Vorteil. Ja, ja, das ist dein Problem. Jedes Problem da hier, der sitzt wahrscheinlich. Denkt, wenn er hier kommt, hat er einen kleinen Vorteil. Sonst würde er Fernsehen gucken. Nicht so viel zu lachen. Aber das kann man ja auch aufnehmen. Und dann irgendwann hinterher angucken. Dann gibt es ja Videorekorder und Aufnahmegeräte. Aber live dabei ist immer noch nicht zu toppen. Und so. Ja, gut. Noch was anderes von der braunen Front? Heil mir. Heile. Ach ja. Ich heile mich selbst. Was? Es gibt einen Film. Es gibt einen Film. Muss ein sehr interessanter Film sein. Da sagt er, ich heile mich selbst. Aha. Könnte auch Charlie Chaplin gewesen sein. Na gut, Lubisch. Sein hat er nicht? Ja. Schwein oder nicht Schwein? So, ich merke schon. Was? Ja. Ja, man merkt immer die Stimmung, die so im Raum schwebt. Immer die gleiche hier vorne. Bis sie sich ausbreitet. Na gut. Ja, noch was vom jüngeren Flügel. Auf den Traum noch was. Ja, mein Gott. Ja, von der vom Publikum ist schon viel gekommen. Ich bin ja nur so da. Ich will mich erstmal inspirieren lassen. Inspirieren lassen. Bevor man transpiriert. Nur ins Schwitzen kommen. Na gut. Lalit, heute eine Geburtstagsfrage. Heute darf man auch richtig dumm sein. Zum Geburtstag als Geschenk. Als Geschenktes. Später. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Na gut. Hab zu viele Eier gesucht heute. Alle müde. Was? Ich versuche gerade Lärm zu vermeiden. Lärm zu vermeiden. Nicht auffallen. dir nur nicht auffallen. Du hast es nicht gefunden. Naja. Gut, so, jetzt mal was Anständiges. Ach, das fragt man hinterher oder vorher. Naja. Noch Fensterfragen. Naja. Du weißt, ich brauche immer Stichworte, sonst kommt nichts. Was ist Esoterik für dich? Tja. Torwald Detlefsen. Krankheit als Weg. Ja, das ist eigentlich für mich so ein typisches esoterische Idee, Krankheit als Weg. Der kranke Weg. Das hat eigentlich ein ganz anderer geschrieben, ne? Dahlke. Aber Torvald Detlefsen war für was anderes ganz gut. Inkarnation? Ja, keine Ahnung. Ich bin Gott sei Dank verschont geblieben. Aber Esoterik in den 70ern war nicht mehr so, ich ging den Weg des Darwish. Oder so typische Dinge. Chris Lichtarbeiter. Psychosomatik ist dann Esoterik für dich. Psychosomatik? Nee. Das wäre nicht schlecht, aber. Das gehört doch schon zur Alternativmedizin. Ja. Aber Esoterik? Tja, noch was? Ich habe noch so Hildegard von Bingen, die dir auch so erscheinen. Sag mal was zu Angela Merkel vielleicht. Die hatte auch solche Erscheinungen damals. Die ist mit Helmut Kohl immer Bahn gegangen. Was machen wir daraus? Sarkozy, ja, mit Sarkozy. Das sind immer schöne. Sag doch mal was. Carlo Bruni. Carlo Bruni. Wie erscheint ihr Diener? Seine Mutter mit Kindfrage. Gala-Frage. Bunte. Jetzt bunt hier. Ja, keiner irgendeine. Jetzt haben wir jetzt hier Lisa Gata-Fragen. Ich könnte eine Lisa-Frage wieder. Tun Sie das, woran Sie glauben, und glauben Sie an das, was Sie tun? Alles andere ist reine Energie- und Zeitverschwendung. Das habe ich auch nicht verstanden. Nochmal. Tu das, woran du glaubst, und glaub an das, was du tust. Soll von ihm sein. Drin gestanden. Ja, im deutschen Buch. Das ist aber merkwürdig. Das glaube ich jetzt nicht. Nee. Da glauben wir jetzt nicht dran. Doch. Sie schwört. Ja, wir glauben dir, dass es im Buch steht, aber ja. Wir glauben nicht, dass er das gesagt hat. So. Also, da wäre ich jetzt ein bisschen zweifelhaft. Es ist ja dreimal übersetzt worden. Vom Maruti, dann ins Englische, dann vom Deutschen und dann dazwischen noch Editoren und Gott, oh Gott. Ja, manchmal fällt dir das Schlimmste ist sowieso, dass ich das deutsche Übersetzung von einem Set ist wirklich die schlimmste überhaupt. Aha. Kannst du echt vergessen. Nee. Gut, das war sie nicht. Die wird einfach nur, die wird nur noch übertrumpft von dieser Akashta Krita, diese der Duett of One oder so, wie das heißt auf Englisch. Da haben sie dann den Duett der Einheit gemacht raus. Gott, Ja, noch was? Schauen Sie nach innen, suchen Sie im Inneren. Ja, könnte sein. Aber es sagt viel, dass du dir solche Sachen da rausgeschrieben hast. Ja, ich bin da ganz offen. Wie war es denn mit suchen Sie nach der Quelle? Könnte man machen, ja. Dann gehe ich doch lieber mit Drama, dass das Gewahrsein sich auf sich selbst richten sollte. Aber dann fragt man wieder, wie macht man das? Ja. Vortoner. Wie richtet man das Gewahrsein aufs Gewahrsein? Das sind auch so Missverständnisse dann. Jeder denkt dann, ich muss jetzt auf das Gewahrsein, auf etwas Inneres richten. Das ist aber gar nicht. Das zu sein, was Gewahrsein ist und kein Gewahrsein zu kennen, das wäre die Ausrichtung auf das Gewahrsein. Ach so. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Sagen Vortoner immer. Was? Es ist eigentlich unmöglich zu tun, aber das Einfachste zu sein. Gewahrsein zu sein ist deine Natur. Aber Gewahrsein zu haben und sich darauf zu richten, ist unmöglich. Ist eine Vorstellung. Da gibt es zwei Gewahrseine, muss man sich mal vorstellen. Ein Gewahrsein richtet sich auf ein anderes Gewahrsein und hat überhaupt ein Gewahrsein zu haben, ist schon die Hölle. Aber Gewahrsein zu sein ist dein natürlicher Zustand, deine Natur an sich. Das zu sein, was Gewahrsein ist, aber kein zu haben. Heißt ja auch Gewahrsein und nicht Gewahrhaben. Ja. Aber auch gewahr zu sein ist schon zu viel. Da ist nämlich auch schon wieder zwei. Dass man sich gewahr ist zu sein, braucht schon wieder einen, der sich gewahr ist. Auch das ist schon wieder Zweiheit. Gewahr zu sein. Jetzt hast du wieder Selbstschuss. Brauchst du gar keine Neonazis mehr. Ja. Selbstschussanlage. Tja, nochmal. Kein Haben, sondern Sein, haben wir doch. Bist du Erich oder bist du Fromm? Das ist auch so Esoterik. Erich Fromm. Sein oder Haben? Ja, bist du Erich oder bist du fromm? Wenn du fromm bist, bist du die Armut des Geistes, der keinen Geist kennt, weil er Geist ist. Da gibt es keinen Haben. Oder bist du Erich, der sich selbst auf den Geist geht, weil er einen Geist hat. Das ist dieser kleine Wechsel. Geist haben oder Geist sein? Und was bedeutet Geist zu sein? Weder zu wissen, noch nicht zu wissen, was Geist ist oder nicht ist. Das ist Geist zu sein. Aber das weiß, was Geist ist, ist schon bestimmt einer, der einen Geist über den Geist getrunken hat. Also was ist der sogenannte natürliche Zustand? Weder Natur zu kennen noch nicht zu kennen? Möglicherweise. Absolut keine Ahnung zu haben von dem, was man ist oder nicht ist. Vollkommene Armut des Geistes, nämlich die Armut, die Abwesenheit von irgendeinem Konzept von Sein oder Nichtsein oder wie Sein zu sein hat oder nicht zu sein hat. Vollkommene Armut, die keiner haben kann, die du aber bist in deiner Natur. Was meint er? Wir nehmen alles. Ihr nehmt alles. Ja, und dann der Hinweis bei Ramana, dass es diese Armut des Geistes jede Nacht da ist, nämlich die Armut des Geistes in der Abwesenheit von irgendeiner Erfahrung von Geist oder Nicht-Geist, was dann die Abwesenheitserfahrung im Tief-Tiefschlaf wäre. Und sich als das zu kennen, was in der absoluten Armut des Geistes das ist, was es ist, und dann in der Anwesenheit von diesem Geistreich von Wahrnehmbarkeiten auch nicht verschieden ist. Da klingelt schon wieder der Geist. Ja, ich höre das immer wieder. Ich wollte es ja nur ausschalten. Und das ist wie beim Ego. Man will es wegmachen und macht am meisten Krach. dynamische Dinge und trommelt rum und ganz esoterische Armeen treten auf, nur mit das Ego wegzujagen. So Geistvertreibung. Aber hilft das? Ja, noch Fragen zu der Armut des Geistes? Oder der Armut des Herzens? Ayola. Ich gebe jetzt die Stichworte hier, oder was? Dass mal irgendwas in Gang kommt. Lalit. Später. Ich denke immer, dass dieser Hinweis auf den Tief-Tiefschlaf, also dass das ein ganz bedeutsamer ist und dass der allein wahrscheinlich genügen könnte. Er sollte genügen. Ja. Aber guckt es dir an. Ja, ich wollte nur mich an. Ja. Ich denke schon seit 38 Jahren, dass irgendein Hinweis der Absolute und das Absolute ist, was mich wirklich über diese Klippe schiebt. Ah. Und jetzt komme ich an so einen Punkt, der ganz neu ist. Und ich bin sowas von geätzt und gelangweilt. Und habe plötzlich nicht mehr die Idee, dass es irgendwas zu finden gibt, was mich in Panik bringt. Ja, was mache ich dann? Keine Ahnung. Unkommode Situation. Kommode? Ja, unbequem, sehr ja. Unbequem. Und auch nicht schlecht. Nicht schlecht oder schlecht? Ja, nicht schlecht. Ach so. Nee, aber das ist schon eine was auch immer, so eine, wenn man in den Umkreis der Ahnungslosigkeit gerät, oder Sinnlosigkeit. Manche Leute gehen dann in die Depression, weil gar kein Sinn mehr findbar ist, nichts mehr zu finden oder nicht zu finden, das ist dann so eine Leere, die auftaucht. Aber eigentlich ist das dann schon, sagen sie dann, du bist dann schon im Rachen des Tigers gelandet und irgendwann klappt es vielleicht. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, aber das ist aber der Punkt, dass da keiner mehr auf was wartet, weil dadurch erst die Stille einkehrt, möglicherweise. Und damit versinkst du im Treibsand des Seins. Ja, wunderbar, Karl. Das haben wir ja toll eingefädelt. Das hört sich gut an, aber du weißt, ich sage solche Sätze, um sie im nächsten Satz total wieder kaputt zu machen. Das hört sich gefährlich an. Oder? Ja, und wenn ich blöd bin, springe ich da drauf. Auf den nächsten Satz, der sich irgendwie anhört und irgendwie toll oder gefährlich. Ja. Oder wie auch immer. Aber ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber ich bin so geätzt von dieser Situation, von diesem Gelächter. Ich mache das jetzt seit 38 Jahren. Fuck! Und es bringt mich immer wieder an den gleichen Punkt. Und es ist mittlerweile, denke ich, eine gute Gesellschaft wäre doch ganz nett. Scheiß drauf, ihr geht mir so auf den Sack. Endlich sagt es mal ein Sack. Ja. Das musste doch mal gesagt werden, gesagt werden. Aber auf 38 Jahre wird sich mir noch nichts einfallen. Das ist ganz schön gewesen. Wer bietet mehr? Ja, es ist schon zum Mäusemelken, ich sag's dir. Wenn man einmal drunter kriegen würde, ja, man könnte schon mal reinhauen in den ganzen Scheiß. Ja. Dann kommen schon dann so Frustrationspunkte, die dann. Nein, ich tue dir nichts. Nee, man versteht dann vielleicht eher diese Leute, die in Amerika oder in Schulen gehen oder irgendwelche aus Frustration wirklich Sachen machen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Man ich fühle mich gar nicht so frustriert. Also das ist nicht das wirkliche Wort. Frustration. Aber aggressiv. Ja. Aggressiv unbedingt. Ja, aber und Aggression ist meistens auch eine... Naja. Also, was auch immer. Es ist einfach, was sehr lebendig ist. Ich würde das jetzt nicht... Für mich ist es auch nichts Negatives. Okay, ich bin froh. Das ganze Leben ist eine Aggression. Ja. Wenn du morgens keine Aggression hast, kannst du gar nicht aufstehen, weil es die Kraft ist, die hochkommt. Ich meine es wirklich so. Das ist Lebenskraft. Das ist eigentlich das, was Energie an sich ist, die sich regt und die... Und am meisten ist Aggression bezeichnet, wenn sie blockiert wird oder so. Wenn sie nicht weiß, wohin oder damit. Oder. Dann ist es Aggression, aber sonst ist es einfach Lebenskraft. Und wenn sie nicht geschändelt ist oder wenn man denkt, sie ist dann nicht, dann wird man verdammt. Ist man verdammt. Blockiert. Naja. Sollte man mal auf die Pauke hauen. Einfach mal sagen, was. Ich meine, ich habe das Glück, ich sage eigentlich immer, was ich so nicht so gut finde. Nee, echt? Da habe ich so das... Obwohl, im Ayurveda hatte ich jetzt eine Ärztin, da bin ich reingekommen im November und sagt, die ist immer so 2 Meter zurückgegangen. Ich wusste gar nicht, warum. Und so der Letzte sagt, ich habe noch nie so einen aggressiven Mann erlebt. Das war eine Ehre. Das war super. Welche war das? Die Ältere. Die Ältere. Etwas. Was er füllig? Nein, nicht so füllig. Naja, Vollschlank. Na, auch nicht Vollschlank. Ich habe eine Jüngere und eine Ältere, gibt es da. Naja. Zumindest dann habe ich ihr gesagt: ja, du gehst, in welchen Tempel gehst du? In Shiva-Tempel? Was macht euer Shiva immer? Und was ist der größte aggressive Mensch im Universum? Und wem betest du da an? Ja, Shiva. Hast recht. Ja, scheiße. Da bete ich ihn an und hier habe ich Angst davor. Scheiße. Das ist dieser ganze zerstörerische Aspekt in einem. Der will alles kaputt machen eigentlich. Wenn er könnte, würde er das ganze Universum zerstören. In einem Strich. Und dann Knopf hier drücken, alles weg. Du würdest drücken. Jeden Morgen. Jeder von euch eigentlich. Dieser Verdrückerknopf. Den sucht er ja beim Meditieren sogar. Ihr wollt einfach nur zivilisiert euch verdrücken. Ja, anständig verdrücken. Somit, dass der Grabstein nicht was Schlechtes über euch sagt oder so. Der Nachruf sollte noch angenehm sein. Ihr wollt ja noch gut abtreten. So mit freudigem Herzen vielleicht. Ja, ich gehe jetzt mal. Nee, das ist eigentlich der Grundaussage. Warum wollte sonst einer sein Ego weghaben, wer liebt überhaupt wie irgendwas? Keiner, der hier kommt, liebt überhaupt irgendwas. Er möchte eigentlich alles wegkriegen. Alles ist immer zu viel, ja? Ständig. Allein, dass man aufstehen muss, ist zu viel. Es fängt morgens schon mit zu viel an und hört abends mit zu wenig auf. Wieder nichts erlebt. Ich verstehe das alles grundsätzlich. Das geht Gott genauso, weil das ist Gott, der sich zu viel ist, wenn er ist. Immer zu viel. Immer eigentlich unangenehm ist. Sobald er existiert, ist er unangenehm. Er fühlt sich unangenehm. Und das kann er nicht annehmen. Das ist das Unangenehme. Er kann das nicht annehmen, dass er zu sein hat, um zu sein. Schon Wahnsinn. Dass er sich überhaupt realisieren muss, als was immer, als Mensch. Das ist schon... Das Billige, das Kick. Ja, hör mal, wer bin ich denn? Dann kommt das, wer bin ich? Ja, wer bin ich denn, dass ich mich hier als Mensch erfahren muss? So als kleiner Klabautersack, der nichts machen kann. Das kleine aggressive Ding. Ne? Und dann wird der kleine Gott mal aggressiv da hinten. Ich bin doch die Allmacht. Da vorne muss ich rummachen und der Lehrer oder meine Frau sagt mir, was ich zu tun habe. Ich als Gott muss den Müll runterbringen. Scheiße. Und ich habe einen Vorgesetzten bei der Arbeit. Alle diese Kleinigkeiten. Ich kann nicht machen, was ich will. Das dauert so lang. Ja, es dauert alles so lang. Denkt man, was Es passt nie. Man ist das Absolute so, intuitiv, man weiß, man ist da. Und man muss da vorne sauber machen. Ist doch bescheuert, ne? Das geht noch, aber als Gott zum Guru rennen, das finde ich. Was? Und dann verteidigst du auch schon noch. Nee, man hat mich ja aufgehört. Das hörte sich aber letztes Jahr noch ganz anders an. Ja, ja. Fortschritt ist möglich. Ah, es gibt spirituelle Fortschritte, habe ich mir aufgeschrieben. Oh, ja, aufgeschrieben. Nein, also die Aggression, du brauchst dich da nicht. Das ist wirklich ein grundlegendes, universelles Sache. Egal wo, ist überall Aggression. Und zivilisierte Aggression nennt man dann hier, diese Art und Weise, miteinander umzugehen. Aber in jedem steckt noch dieser Steinzeitaffe. Steinzeit. Das uralte Potenzial von Aggression. Ja, das ist voll, das ist wirklich noch voll da. Kein Ding. Nur zivilisiert, weil die Konsequenzen dann möglicherweise zutreffen. Was? Du gehst wieder auf die Damentoilette. Genau. Er muss mal wechseln. Ich weiß auch noch. Pass auf, dass dir keine Brüste wachsen. Ja, es passiert nochmal. Ich habe so ein schönes Wort gehört. Ästhetenschweinerei. Das hat jetzt keiner verstanden gerade. Also die ganze Kultur ist eine Ästhetenschweinerei. Nochmal. Ästheten. Ästhetenschweine. Von Otto Mühl. Ja, yes, er war der Musterschüler bei Otto Mühl. Der war so aggressiv, weil er kein Bett hatte dabei. Und keine Frau wollte ihn reinlassen. Er musste immer auf dem Boden schlafen. Der Verleugnung. Dafür sitzt du doch hier, Platon. Wer mit Otto Mühl-Zitaten ankommt. Na gut. Nee, und das wird auch möglicherweise, naja, manchmal fällt es einem mehr oder weniger auf, denn die Aggression, das ist alles, wenn man sie nicht mehr kontrollieren kann oder nicht mehr, wenn die Toleranzgrenze eben immer schneller erreicht wird, zu Ergriff. Manchmal hat man gar keine mehr. Fährt man gleich aus der Haut, bevor man eine hat. Nee, es ist immer schlimm. Ich würde hier auch nicht herkommen, wenn ich nicht müsste. Keiner würde eigentlich hier sein. Du bist da nicht allein bei. Die denken alle, was wollt ihr Säcke überhaupt von mir? Naja. Und manchmal dreht sich die Aggression gegen das Äußere, gegen die Umwelt und manchmal auf sich selbst. Und wenn dann die Toleranzgrenze zu sich selbst, dann möglicherweise gibt es dann so extreme Taten, die man mit sich selbst vollbringt. Das sind ja tolle Bilder, die ich da beschreiben kann. Da kann ich mich ja wirklich freuen. Ja, ich sage immer nur, das ist ganz im Alltäglichen. Was meinst du, was die Leute machen, die sich die Arme aufschneiden oder sowas, das ist oder irgendwas? Wo sie Situationen nicht mehr aushalten können. Oder in der Indien, ich habe da der Arzt, der mich in Bombay da, der ist Gichtdoktor, die Leute, die schalten ihre Füße in die Flamme, also in die Kohle, weil die Schmerzen des Fußes oder der Gicht schlimmer sind als die Verbrennungsschmerz. Oder irgendwas. Was meinst du, was alles sein kann in diesem Universellen? Irgendwas. Nicht nur der körperliche Schmerz, der psychische Schmerz, alle diese Aggressionssachen oder so. Es ist die Hölle. Vollkommen da. Ein unendliches Ozean von Hölle und Schmerz und Leid. Überall. Egal, wo du hinguckst. Ja. Und das ist auch Nisargadatta, einer der wenigen, gesagt hat, möglicherweise bei der Realisation, dass es da keinen gibt, der leidet, dass er leider kann verschwimmen, aber das Leid wird dadurch nicht weniger. Das Leid ist genauso, wird also noch größer, weil du kannst es dir die Augen nicht mehr davor. Du hast keine Grenze mehr des Leides. Du siehst die Unbegrenztheit des Leides. Überall. Auch Buddha hat es versucht abzuschalten, hat es auch nicht geschafft. Hat aufgegeben. Das war seine sogenannte Art Erleuchtung des Buddhas, indem er versagt hat, eingestanden hat. Ich habe versagt, vollkommen versagt. Schaff's nicht. Unmöglich. Ich habe überall geguckt, habe alles probiert, aber es geht nicht. Und damit hört der Leid auf. Aber nicht das Leid. Weil du kannst dich nur durch Leid realisieren. Jede Art von Realisation ist leidvoll. Das Leid der Getrenntheit. Du kannst dich nur als Getrenntes erfahren. Und jede Art von Getrenntheitserfahrung ist eine Leiterfahrung. Ob du es möchtest, ist immer unangenehm. Von seinem Geliebten getrennt zu sein. Als Liebhaber getrennt von seinem Geliebten. Das ist die Erfahrung, die du jeden Tag und in jeder Situation, in jeder Art von Relation unweigerlich machst. Und das ist die Natur von Realisation. Die getrennte Erfahrung von dem, was du bist. Das geht nicht anders. Ja. Mehr ist nicht. Also das Leid ist unbegrenzt, absolut. Also die absolute Realisation der Getrenntheit. Da gibt es möglicherweise genauso viel Einheitserfahrung wie Getrenntheitserfahrung. Aber auch die Einheitserfahrung ist eine Art Getrenntheitserfahrung. Also leidvoll. Immer leidvoll. Ja. Alles ist leidvoll. Ja. Und es hört nicht auf. Und es ist sowas wie so eine Neutralität in dem Leid. Ich kann das nicht beschreiben, aber es gibt so eine Grenze, die nicht gefühlt werden kann. Und dann stellt sich sowas wie Kälte ein oder Neutralität. Ich habe kein Wort dafür. Ja, manche sagen es dann der Frieden, den man nicht benennen kann. Es ist also eine Scheidewand der Wahrnehmung, wo sich das Auge Gottes von dem löst. Da ist diese Schmerzgrenze. Das nennen die Buddhisten Scheidewand der Wahrnehmung. Also wo die Wahrnehmung nicht einfach da, das ist eine vollkommene Resignation an der Idee, dass es da vorne irgendetwas zu verändern gibt. In dem Moment resigniert das, was du bist. Und damit ist es halt vollkommen, was immer es ist. Du nennst es Kälte. Manche nennen es Frieden, manche nennen es Abwesenheit. Aber ich würde sagen, es ist die Abwesenheit in der Anwesenheit. Im Normalfall, als wenn du dich in der Anwesenheit als Anwesender empfindest, das ist dann die Idee noch, dass da irgendwas passieren könnte oder das ist. Aber eigentlich deine Natur ist die Abwesenheit der Anwesenheit. Also du bist abwesend in der Anwesenheit. Und das ist die Kälte, die du denkst, als Kälte nennst, weil im Verhältnis zu der Anwesenheit, die früher, die du möglicherweise als deine natürliche persönliche Erfahrung nennst, ist das alles total kalt. Da macht nichts. Nichts macht dem was. Vollkommene Kälte. Total cool. Also totale Kaltheit. Alles egal. Es ist weder egal noch nicht egal. Es ist auch egal, wenn es nicht egal ist. Es ist nicht egal. Weil du kennst gar nichts mehr, was egal sein könnte. Es ist einfach eine... Du bist zumindest nicht mehr gesellschaftsfähig. Das ist so ein Zeichen, dass man nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Das ist so ein Zeichen, wenn du so weit bist, dann weißt du Bescheid. Ja, wenn keiner mehr mit dir redet, meinst du? Aber mit mir spricht doch alle. Alle wollen mit mir sprechen. Ob du willst oder nicht, ich spreche eh mit dir. Eigentlich möchte es jeder sein, aber hat Angst davor, vor dieser Kälte. Ist komisch, ne? Du sehnst dich total nach dieser totalen Kälte, aber hast Angst davor. Du weißt nämlich, du denkst dann wie Christa, was soll ich hinterher mit machen? Was mache ich mit meinem Patienten? Du denkst schon weiter, als wie weiter. Was mache ich später? Weil das ist dein Ding. Was mache ich mit dieser Kälte dann, wenn mich nichts mehr interessiert? Was mache ich dann damit? Ich sagte, es geht genauso weiter. Der Scheiß hört nicht auf. Du stehst wieder auf, holst deine Brötchen, guckst Fernsehen, hast wieder... Kein Problem. Es hat wirklich keine Konsequenz in dieser Alltäglichkeit. Es war immer da, die Kälte ist immer da gewesen. Das, was die Kälte ist, weil gar keine Kälte kennt, also das, was man als Kälteberg bezeichnen könnte, aber das war immer da, jetzt und immer da. Das ist nicht etwas Neues. Das ist so wie die Leinwand, die immer da war, die nie gestört wurde von den Projektionen da drauf, was Nisargadatta dann als Prinzip. Das ist so, Leinwand wird auch da total kühl. Da brennt ein Feuer drin, aber die Leinwand wird nicht berührt. Obwohl dann Feuer von Schmerz oder irgendetwas, die Leinwand ist unberührbar. Wie ein Film, der auf dir abläuft, aber da gibt es noch niemals eine Störung drin oder irgendetwas. Das ist, was man bezeichnen könnte, alles das. Und da gibt es dann diese Hinweise halt von Leinwand oder Projektionsfläche, die aber von den Projektionen weder berührt noch nicht berührt wird. Das ist wie der Himmel, der immer blau ist und immer was immer ist. Viele Hinweise auf das, aber wenn es dann so ist, dann nützt das alles nicht. Und das ist dann alles möglicherweise, ja, was. Es war da und ist nichts Neues. Man kann damit nicht angeben. Kann man aber nicht. Wenn es immer weitergeht, dann ist man doch ein Stück weit gesellschaftsfähig. Wenn es immer so weitergeht. Ja, ich sag ja auch, es hat keine Auswirkungen. Du bist genauso gesellschaftsfähig oder ungesellschaftlich wie vorher. Mhm. Das merkt gar keiner. Nämlich, wenn man es merken würde, dann wäre es nicht echt. Wenn es eine Konsequenz hat, also dieses Erwachen oder was, dann ist es nicht echt. Weil dann hat es ja eine Konsequenz im täglichen Leben. Wenn es irgendeine Auswirkung hat, wenn es also dich friedlicher macht, dann ist es nicht das. Es macht dich weder friedlicher noch was immer. Es gibt gar keinen Namen dafür. Es macht nichts mit dir. Es macht nichts. Es hat nie was gemacht. Es hat vorher nichts gemacht, es hat nichts und es wird nichts machen. Es ist eine totale Machtlosigkeit. Es macht nichts. Und alles, was da vorne abläuft, der Film ist eh schon gedreht und der läuft weiter, gesellschaftsfähig oder nicht, interessiert doch gar keinen. Und wenn die Welt untergeht, im nächsten Moment ist auch okay. Also wenn dich jemand treffen würde, der noch nie was von dir gehört hat und nichts wüsste, was du machst, der würde dich für ganz normal halten. Ja, ich gehe nicht in den Bäckerladen und sage, du bist kein Bäcker. Ich kaufe Brötchen. Ich gehe auch nicht zu meinem Vater und sage, dich gibt's gar nicht. Du bist doch nur eine Illusion. Sage Papa, gib mir mein Geld. Weil der gibt mit dem Geld nicht raus, der Arschloch da. 11 Jahre ist meine Mutter tot. Das ganze Erbe. Der hat so viel Angst, dass ich nicht wiederkomme. Der gibt nichts raus. Ich muss ihn schlagen. Ich denke immer, der muss doch irgendwann mal sterben, aber das Schwein stirbt nicht. Ich sag nur, wie jeder denkt. Es geht nur ums Erben. Wann ist das Schwein endlich tot? Und wie viel Umstände habe ich bei der Beerdigung? Was kostet mich das? Aber dafür habe ich meine Schwester. Ich meine, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber es ist wirklich, in der Tendenz ist das überall, in jedem so. Der kleine Pfennigfuchs da drin, der denkt nur an seinen kleinen Vorteil. Egal in welcher Richtung. Und das ist nun mal dieses kleine, kleingeistige Kleingeldgetriebe, was einen umtreibt. Und das andere interessiert es gar nicht. Also es gibt da wirklich so ein schizophrenes Ding. Das eine Film ist dieser Kleingeist, ständig berechnend, selbstverliebt, in sich selbst in die Tasche lügen und das ganze Ding, Drama bauend. Und dann das, was nie, weder da noch nicht da ist. Diese vollkommene Abwesenheit, in der diese Anwesenheit von diesem Theater tanzt. Und das eine hat mit dem anderen, du kannst nicht sagen, nichts zu tun, aber ist vollkommen unabhängig voneinander. Das eine spielt sein Drama, Komödie, was auch immer, das andere ist vollkommen cool. War immer cool, ist cool und wird cool sein. Also das Auge Gottes, was das bedeutet, nämlich die Wahrnehmung der Wahrnehmung, also das ist, was wirklich alles wahrnimmt, das absolut Wahrnehmende, nicht der Wahrnehmende, in dem der Wahrnehmende, das Wahrnehmende, das Wahrgenommene erscheint, ist immer unbeteiligt an allem. Also das sich Realisierende, das, was man Realität nennt oder Wirklichkeit, ist vollkommen unbedingt an der Art und Weise, was da vorne passiert. Vollkommen unbedingt. War immer, ist immer und wird immer das sein, was es ist. Nie vermehrend, nie vermindernd, die Qualität von dem, was ist. Und nicht bedingt an die Art und Weise, wie sich dieser Tanz hier tanzt. oder ob da vorne einer gesellschaftsfähig oder nicht oder in irgendeiner Art und Weise was verstanden hat oder nicht. Es interessiert wirklich kein Schwein, ob du was verstehst oder nicht. Noch niemals dich. Das ist das Herrliche. Du kannst mit, vor deinen Freunden mit allem Möglichen angeben, aber damit nicht. Ja. Geh mal zu deinem Freund und sag, ich bin die Kälte. Ja, komm mal, wenn du wieder aufgetaucht bist. Komm mal wieder, dann weißt du, was du hast. Nein. Ja, aber das bedeutet eine andere Sache. Ich bring dich um, ohne dass mir was ausmacht. Das ist was anderes. Das ist so Slang in der jungen Gangs, wo man so cool tut, gespielt. Das ist nicht die Kälte, die er jetzt vorführt. Aber wenn du sagst, es gibt das eine und das andere, dann kommt bei mir natürlich sofort wieder im Hirn, aber es gibt kein zweites, heißt es doch, und dann... Wer sagt, dass es gibt was Zweites, aber dass es da was Zweites gibt, macht es nicht zwei. Du kannst nicht sagen, es gibt immer das eine, das zweite, das Mehrheit, das Ganze, was immer zwei, drei, vier, fünf, unendliches. Aber indem es das gibt, macht es aus dem, was das, was ohne Zweites ist, nicht zwei. Und doch gibt es etwas Zweites. Wenn es was Erstes gibt, gibt es auch was Zweites. Aber das, was das ist, ist weder was Erstes noch was Zweites, ist vollkommen... Also ja, es gibt was Zweites, aber dass es da was Zweites gibt, macht es aus dem, was ist, nicht Zweites. Das hat jetzt nicht geholfen. Nee. Ich kann doch nicht mal Verständnis heucheln. Das ist doch gemein. Man kann doch niemals so gucken, als wenn man was verstanden hat. Oder was. Deswegen Maya, oder der Begriff des Maya. Nein, man muss immer Ja und Nein. Es ist immer Ja und Nein. Im Traum gibt es natürlich zwei unendlich alles Mögliche. Gesellschaftlich nicht und alles, was man vorstellen kann. Aber das macht aus dem, was die Wirklichkeit, zu dem gibt es keine zweite Wirklichkeit. Und doch die Wirklichkeit muss nicht eins sein, um Wirklichkeit zu sein. Sie kann unendliche Sachen sein. Und ist doch immer nur das, was Wirklichkeit ist. Es gibt nur keine zweite Wirklichkeit, das heißt es. Aber nicht, dass es da nichts Zweites gibt. Ha! Guck, jetzt ist er wieder. Ich wiederhole auch mal. Do it again, Sam. Hast du dir jetzt mal Namen gemacht? Wieso? Weil das passt. Sam, ja? Ist schon mal ein guter Anfang. Sambala. Balla-Balla? Ja, was denn? Nee, ist gut. Du weißt doch gar nicht, was Balla-Balla bedeutet. Was? Die hat den scheiß Namen und weiß gar nicht, was Balla-Balla bedeutet. Nee. Balla-Balla ist die Kraft der Kraft. Oh. Oh, Balla ist Energie und Balla-Balla ist die Energie der Energie. Danke. Das ist so total... In Arunachala in Tiru habe ich immer gesagt, im Witzmann, Baby, Baby, Balla, Balla, Arunachala, Balla, Balla. Und die Tamilen, ja, ja. Sag, warum sind die immer so, ja, ja? Sag, was, ja, Balla, Balla, die Shakti. Balla ist ein anderes Wort für Energie. Also die Energie der Energie, das Sein des Seins. Balla Balla. Wenn der es gewusst hätte, war auf der Berg- und Talbahn. Oh, Baby, Baby, Balla Balla. Es ist schon, ich bin voller Energie. Balla Balla. Ball, Ball. Na gut. Ja, man lernt immer noch dazu. Ne? Ja, danke, toll. Schreib's dir gleich auf. Eine Nachfrage. Und wenn du gestorben bist, dann kann sie beim nächsten dann ihr Buch rausziehen und sagen. Und sag, ich bin in der Liebe. Sagte die Sklavin der Liebe. Wenn du dann gestorben bist. Und wenn er nicht gestorben ist, lebt er immer noch nicht. Christa wieder. Na gut. Ja, wo waren wir beim... Die Aggression der Aggression? Nochmal zu der Kälte. Was sie als Kälte bezeichnet, ist, könnte man das auch, was du manchmal sagst, die Nüchternheit? Kann man auch sagen. Klingt besser. Absolute Nüchternheit. Das ist die stärkste Droge, die man nicht einnehmen muss, sondern man sie isst. Die Nüchternheit selbst. Man könnte auch, es gibt viele Namen, Armut des Geistes, die Leere des Herzens, alles das, Nüchternheit, Kälte, nenn es wie du willst, aber immer ist es die Abwesenheit einer Idee von dem, was du bist oder nicht bist. Also ich würde es eher die Abwesenheit nennen. Die Abwesenheit von einer Anwesenheit. Und sogar die Abwesenheit einer Abwesenheit von einer Anwesenheit wäre dann noch treffender. Ja, ich meine es so. Wenn es nur die Abwesenheit einer Anwesenheit wäre, dann wäre sie bedingt wieder an die Abwesenheit einer Anwesenheit. Aber es ist die Abwesenheit einer Anwesenheit, die dann wieder die absolute Anwesenheit dessen wäre, was gar keine Anwesenheit kennt. Oder Abwesenheit. Soll ich so weiterreden? Wollt ihr den totalen Krieg? Tja, auch das geht. Aber ich habe festgestellt, dann hört man nicht mehr zu. Dann sitzen sie alle da. Dann sind sie echt ballerballer. Könnte man sich zusammenfassen als Unwesenheit oder Unwesen? Nee. Das könnte man die. War Hitler, das Unwesen. Er hat ein Unwesen getrieben. Das wäre der Teufel, das ist der Antichrist. Das Unwesen. Das Wesen ist Christus und das Unwesen ist der Teufel dann. Der Satan. Antichrist. Die 9 und die 6 dann. Der eine hängt im Himmel und der andere hängt in der Erde. Esoterisch, wer hat ja gefragt, was Esoterik bedeutet. Numerologie und sowas. Zahlenmythologie. Wo dann die 9 die Jesuszahl ist und die 6 der Teufel, weil die 9 hat ihren im Geiste und die 6 hat in der Erde, in der Materie. Damit ist sie dann, naja. Und 96 ist dann Hannover. Hexenkraft. Härter. Harter steigt ab. Unentschieden gestern. Ja und? Ein Punkt. Die nimmt jetzt alles. Das war ein Scheißspiel. Naja. Wo waren wir? Beim 66. Heißt Esoterik nicht einfach nur die Wissenschaft vom Inneren im Gegensatz zur Exoterik? Nein, die Ich-Lehre oder die Selbstlehre. Eso ist das Ich. Ich-Lehre. Also ich finde Esoterik, also Ich-Lehre, das ist der Versuch, aus dieser Machtlosigkeit auszusteigen. Esoterik ist der Versuch, erstmal setzt es ein Ich voraus, aber irgendwie eine Kontrolle zu haben. Die Numerologie, alles. Astrologie, alles. Irgendwas, diese ganzen esoterischen Sachen, mach dich zum Schöpfer, bau dir die Welt, wie du sie haben möchtest, ewige Gesundheit und all das. Das ist in jedem esoterischen Heft oder Buch. Ja, ist der Versuch, gottgleich zu werden. Ja, also allmächtig. Diese Hilflosigkeit irgendwie zu vermeiden oder da irgendwie rauszukommen. Und das schöne Beispiel ist diese Bärbel Mohr. wünscht dir was. Oder wünscht ans Universum oder was war das? Sie hat also ihre Kinder und dann Seminar und so, mit 48 ist sie an Krebs gestorben. Hat sie vergessen, sich Gesundheit zu wünschen? Es ist so deutlich, dass diese Machtlosigkeit da ist, diese völlige Hilflosigkeit in dem lebendig oder scheinbar lebendig zu sein oder realisiert zu sein, dass dieser Wunsch, ich habe vollen Verantwortung. Da ist jeder, jedes kleine Fummeln, was man tut, ist Esoterik. Selbstverliebtheit und der Versuch, eben das zu beherrschen, was unbeherrschbar ist. Deshalb meine Frage eigentlich im Traum, gibt es keinen Schöpfer im Traum? Also du sagst immer, der Schöpfer... Der Träumende ist schon geträumt. Also es gibt keine Möglichkeit... den Traum zu beeinflussen. Im Traum gibt es keinen Schöpfer. Im Traum gibt es keinen Willen. Doch, es gibt einen geträumten Schöpfer. Aber kann der was... Aber es gibt einen geträumten Gott, aber der keine Macht hat. Ein geträumtes Ich, was aber kein... Es ist wie ein geträumter Träumer, der schon der Träumer geträumt ist. Also dann kann der Träumer den Traum nicht mehr beeinflussen. Also der geträumte Träumer kann den Traum nicht beeinflussen, weil er schon geträumt ist. Und das Gewahrsein, also ist schon geträumt. Ist schon geträumt. Der Traum fängt mit Gewahrsein an. Aber wo kommt denn die Idee vom Brahman? Das ist der Parabrahman, die Urseele, die dann anfängt zu träumen. Und es träumt sich als erstes als Brahman, als Schöpfer. Dann als Schöpfen und dann als Schöpfer. Ja, es gibt ja diese Idee, als Brahman kann man was, ist der Schöpfer. Und als Brahman kann man auch was schöpfen. Nein. Man kann schöpfen, aber man kann nicht bestimmen, was man schöpft. Ja, aber das ist das Wesentliche. Auch Gott kann nicht wollen, was er will. Also auch das Allschöpfende kann nicht bestimmen, was es schöpft. Es ist in seiner Allmacht ohnmächtig. Also auch die absolute Quelle von allem Seinen und Nichtseinen kann nicht bestimmen, wie das Sein zu sein hat. Also der absolute Träumer kann nicht träumen, bevor es träumt, was es träumt. Wenn es träumen könnte, bevor es träumt, was es träumt, könnte es den Traum möglicherweise so träumen, wie es sich den Traum wünscht. Aber weil es eben vor dem Träumen nicht träumen kann, was es träumt, und wenn es anfängt zu träumen, ist es schon zu spät ist, weil dann ist der Traum schon geträumt. Sobald der absolute Schöpfer eben nicht, in einem Augenblick ist die Schöpfung vollkommen da, absolut vorhanden, ist schon alles zu spät. Ja, und diese Hilflosigkeit. Ja, und in diesem Traum ist möglicherweise, es wird geträumt, dass ein geträumtes Wesen versucht, den Traum zu beeinflussen. In einem geträumten Versuch. Ist alles traumhaft. Macht ja auch nichts. Das muss auch keiner abstellen. Mein. Der Versuch ist, naja, ist zwar strafbar, aber... Good luck. Stärkt natürlich auch diese Idee, dass diese Festigkeit dieser eigenständigen Wesenheit oder eben das Ich, wenn ich dann irgendwas kontrollieren möchte oder... Überhaupt, wenn du Erfolg hast. Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du Erfolg hast. Weil mit Erfolg folgt er. Er folgt immer dem Erfolg. Das ist dann so ein zwingendes Etwas. Das Schlimmste ist, wenn man es geschafft hat. Zum Beispiel bei der Tiefenmeditation richtig in die Tiefe zu gehen, das ist das Schlimmste. Dann hat man es wirklich geschafft und dann will man es immer wieder haben. Aber was heißt überhaupt Tiefe? Was weiß ich. Wir reden gerade zusammen her. Halt dich da raus. Immer fummelt sie dazwischen. Mit ihrer Salat und Soße zusammengewürfelt. Eiersalat. Das radiert eigentlich den Fummler aus. Weil das ist das Einzige, was ununterbrochen ist. Das wäre diese Kälte. Bin ich, ich bin. Das ist dieses ununterbrochene Abwesenheit. Es scheint mehr zu sein als dieses Ich bin von dieser Gattung. Nee, es ist möglicherweise. Es ist nicht auf der Hinweis auf das, was vorher ist. Weil das Wer bin ich zeugt auf einem, was vor dem Ich ist. Dann wird aber ein Ich damit kreiert, was vor dem Ich ist. Dann ist ein Ich vor dem Ich. Wer bin ich? Dann bleibst du als das übrig, was vor dem Ich ist. Dann ist ein Ich vor dem Ich. Aber wenn du sagst, bin ich, ich bin, dann ist es einfach die absolute Anwesenheit. Ich bin ich, ich bin. Fertig. Das ist aber nicht etwas, da wird nicht ein neues Ich, ein Super-Ich kreiert, was vor dem kleinen Ich ist. Und in dem Wer bin ich, ist auch immer was da, zumindest bei mir, was wartet auf irgendeine Antwort. Und ja, dass das dann irgendwas erscheint. Nee, du bist ja immer die Antwort, dann sagen sie dir, du bist die Antwort. Das Wer bin ich, du bleibst immer als das übrig, was vor dem Ich ist. Was dann die Antwort auf die Frage ist. Und als Bewusstsein. Ja, als das, was vor dem ersten Erfahrung ist. Das zu sein, was vor der ersten Erfahrung ist. Das ist dann, aber das kreiert dann wieder ein Ich-Ich. Und die erste Erfahrung ist die Anwesenheit. Ja, und du bist vor der ersten Anwesenheit. Das ist absolut. In dieser Antwort auf die Frage, wer bin ich, dann bleibst du als das übrig, was die Antwort ist. Was du bist. Und dann definiert man sich als das, was vor dem ist. Dann ist dieses Ich-Ich. Das soll man eben nicht sich wieder definieren. Nein, nein, es ist dann das Super-Ich. Aber dann fragst du dich, warum, wenn ich das bin, warum berührt mich der Scheiß immer noch? Das ist schon wieder fragwürdig. Wenn ich dieses wirklich bin, was vor allem ist, warum bin ich immer noch in diesem Scheiß verwickelt? Warum muss ich immer noch morgens aufstehen, wenn ich das bin? Nein, für mich ist das, du bist das hier, du bist das. Nicht mehr und nicht weniger. Und bin ich bin, es weist darauf hin, dass du das bist, was ist. Du bist die Wirklichkeit und die Verwirklichung. Da gibt's, die ist nicht getrennt. Die sind nicht nur deckungsgleich, die sind eins und dasselbe. Die Wirklichkeit und die Verwirklichung sind das Selbst. Und du bist das Selbst, was die Wirklichkeit und die Verwirklichung ist. Und das ist das bin ich bin. Da gibt es nichts, da ist wirklich nichts Zweites zu. Du bist das. Und du kannst dem nicht entkommen, was du bist. Aber dieses Entkommen aus dem Wer bin ich, dann in dem Moment gibt es ein kleines Entkommen. Du bist jenseits, beyond dessen. Nein, du bist das hier. Und du kommst da nicht raus aus dem Scheiß. Du bist der Scheiß. Fertig. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist das bin ich bin. Fertig. Und zu dieser Existenz oder dieser Wirklichkeit gibt es keine zweite. Und weil die nie angefangen hat und nicht aufhört, fängst du nicht an und hörst du auch nicht auf. Aber wenn du dich als definierst als das Ungeborene, was vor dem Geborenen ist, bist du immer noch etwas, was ungeboren ist, was getrennt ist von dem Geborenen, noch irgendwas Apartes. Diese Antwort von wer bin ich? Das. Oh. Nein, du bist dieser Scheiß. Du kommst am Scheiß nicht raus, weil du der Scheiß bist. So. Wenn ich so anfange zu reden, schlafen sie alle ein. Nein. Die machen sich vom Acker bewusst. Zu viel Sonne abgekriegt. Nee, also ich war, glaube ich, Mitte der 90er schon, da gibt es vom Sadhu Om, das war ein Schüler von Ramana, der hat damals schon in seinen Büchern darauf hingewiesen, dass eigentlich er als da von Nabilnado, dass Ramana ständig über das bin ich bin gesprochen hat. Aber dann diese Osborner, diese westlichen Übersetzer, dann das nicht verstanden haben und haben daraus wer bin ich gemacht, von irgendwelchen Dingen, who am I. Und dann ist das aus who am I geworden. Bei Nisargadatta das Gleiche. In Maruti wird es ganz anders ausgedrückt. Das ist gut, dass ich jetzt in Bombay ständig bin und öfter mit denen rede da, was das wirklich bedeutet. Und dann bestätigen sie immer, ja ernsthaft, der hat da nie von geredet, von irgendwelchen solchen Sachen. Er hat immer nur gesagt, wenn die Totalität ist verlangt, wird es passieren. Ob du das willst oder nicht. Egal, ob du vorbereitet bist oder nicht, oder wie weit du bist, was immer, dann ist es Peng. Ohne Wenn und Aber. Du kannst es weder beschleunigen noch verhindern. Was immer das bedeutet. Aber du kannst mit dem Werkzeug was anstellen. Auch damit nicht. Nee, ich habe nur gesagt, wenn die Totalität es so will, dann wird das Werkzeug darauf vorbereitet. Aber nicht, weil du es vorbereiten möchtest. Du hast schon wieder was falsch verstanden. Wie immer. Ja, fuck, fuck. Das ist Fakt. Auch wenn man mit Schal rumsitzt. Darf ich mal kurz fragen, ist es das, was ich habe so einen Satz gelesen vom Rama Maharshi, wo er sagt, was passiert, passiert. Was passiert, wird passieren und was nicht passieren soll, wird nicht passieren. Egal, was du dafür oder dagegen zweifelst. Und wenn er das in der Beziehung gesagt, wenn diese Existenz so etwas wie Hitler präsentiert, dann sollte es auch so sein. Und wenn nicht, dann nicht. Aber da wird keiner was dagegen oder dafür tun können. Oder wenn diese Existenz von Bin Laden oder irgendein teuflisches Irgendwas, dann wird es so sein, weil es so sein soll. Dann ist es halt passiert. Wo das in Zweifel ist, und dann zu sagen, oh, der Gott, was bist du böse oder so. Kann der dazu? Der kann doch nicht mehr was träumen, was er träumt. Es gibt keinen Schuldigen, das ist das super Ding. Es hat noch nie einen Schuldigen gegeben an irgendetwas. Du bist absolut schuldig, aber hast keine Schuld. Weil du das bist, ist alles da. Aber das sagt Buddha, göttlicher Unfall. Es ist alles wie ein Unfall. Du kannst nicht bestimmen, was passiert. Keiner, nur niemals Gott, kann wollen, was er will. Oder wie er sich träumt. Er kann gar nichts. Kann man im Grunde sagen, alles, was ist, ist ein Teil vom Puzzle? Da ist kein Teil. Welcher Kuchen überhaupt? schon wieder die Hausfrau am Sprechen. Oh, Backe, Backe, Kuchen, alles ist Teil der Kuchenbacken. Back, back. Hast du eine Backe, wirst du backen. Führst dann auf die Backe. Backofen. Gibt keine Teile da drin. Ich meine, das Gesamtbild. Das ist ein schlechtes Bild, das höre ich zu oft. Okay. Wir sind Schlafende. Soll man nicht stören. Die könnten einschlagen hinterher. Dann ist ja dieses Sei einfach das, was du nicht sein kannst, auch ziemlich leer. Nein, aber wenn du das bist, was du nicht sein kannst, dann bist du das, was ist. Ja, wenn es nicht anders geht, dann. Es geht nicht anders, du bist das Selbst. Wenn es nicht anders geht. Nicht anders geht. Ja, aber das Schöne oder das Wenn du wirklich an allem schuld bist, wenn du das die absolute Schuld bist, kümmert es dich nicht mehr. Es kümmert dich ja nur, weil du kleine Schuldner bist. Wenn du absolut schuld an allem bist, wen kümmert es? Du bist schuld an Hitler, du bist schuld an Jesus, du bist schuld an Ostereiern, du bist schuld an dicken und dünnen und großen und kleinen Brüsten. An alles, was Brust hat, auch wenn es hast, Brust hast oder nicht hast. Größe, kleine Habichtgröße. Habichtgröße. Nee. Nein, es ist das so, wenn es wirklich ins Absolute führst, also die absolute Schuld kennt keinen Schuldigen. Das absolute Leid kennt keinen Leider. Das ist das Prinzip. Und dieses ist absolutes Leid. Aber wo findest du den Leider? Das ist die ultimative Medizin von dieser Gata. Versuch den Leider zu finden. Keine Chance. Kannst gucken, wo du willst, du findest keinen. Was du findest, ist Leid. Aber wo ist der Leider? Leid, Leid, Leid. Wer sucht, der findet Leid. Aber nicht den Sucher. Wo ist der Sucher? Finde mal den Sucher. Wie kannst du etwas finden, was du nie verloren hast? Verrückt, ne? Aber du probierst es einfach mal. Gucken wir mal. Mal gucken, ob ich hinter mir bin. Mal gucken, ob ich vor mir bin oder neben mir. Ich stehe öfter mal neben mir, aber du mach erstmal dein Essen fertig da. Du kannst doch nicht mal kochen. Ja. Immer der Quassel dazwischen, ne? Ja, ich bin so jemand. Ja. Ich hab dir erlaubt. Was hast du? Ich hab dir erlaubt. Von wem? Ich hab schon gegeben. Aber das hört sich gefährlich an, weil dann könnte ich mir die Erlaubnis geben, dich nach Hause zu schicken. Ja. Das ist sehr gefährlich. Der Gastgeber hat da doch eine kleine Vormacht. Aber unser aller Gastgeber ist ja die Totalität. Denkst du? Gerade beim Papst. Das ist so, wenn du dann weitergehst und denkst, ich bin alles, dann gehe ich mal zum Bäcker und nehme mal die Bohne zu bezahlen. Das gehört mir eh alles. Ah, hast du, haben wir gelacht. Da hört nämlich der Spaß dann auf. Dann zeigt dir die Totalität schon, wem was gehört. Ja, das war aber der Ansatz. Ja, nein, nein. Nein, nein, nein. Aber ihr Ansatz. Sie gibt sich die Erlaubnis. Ich mach das doch. Ob ich jetzt die Erlaubnis habe oder nicht, ich mache das nicht. Ich habe immer so gemacht. So, wobei ich mich erinnern kann. Ja, ich erinnere mich dann mal das, was ich dann mache. Ja, ja, ich habe es nicht. Ich glaube, ich jetzt nicht machen. Schön, kommt halt. Ja, ich bin ja auch nicht so gut. Hol mal eine Gurke her. Große. Ja, in der Richtung. Wieso kommt das denn, also wieso sagt man, dass es wird passieren, wenn es passiert oder nicht passiert? Nein, wenn es passieren soll, dann ist es schon passiert. Weil die Zukunft schon längst passiert ist, dann ist es schon passiert und das, was schon passiert ist, kannst du nicht mehr ändern. Und das, was nicht passiert ist in der Zukunft, wird auch dann nicht passieren, wenn du denkst, es sollte passieren. Darum sagt man das. Ich habe aber jetzt eine Frage da. Was war das? Ich habe eine Frage da. Nee. Nee. Nein. Die bestraft aber das macht mir aber nichts. Doch, mach mir das. Ich kann die Frage nicht stellen. Also wieso ist denn dann alles vorbestimmt? Ich glaube, du sollst mehr Fernsehen gucken. Weil da gibt es diese Sendung Wieso. Wenn das nicht klappt, die Sendung mit der Maus. Wissenschaft und Soziales. Oder ja, oder die Sendung mit der Maus. Auch schon. Oder. Es gibt auch so Kasperle-Theater irgendwo. Warum haut der Kasperl immer den Polizisten und nicht umgekehrt? Wieso heißt das dann? Oder warum? Meine Oma hat immer die beste Antwort. Warum ist die Banane krumm? Die kennst du, die Antwort. Ne? Ja. Wenn die Banane gerade wäre, wäre sie keine Banane mehr. Ja, das ist die Antwort. Das war eigentlich die beste. Das hat mich immer beruhigt. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja. Bleibst du sowieso. Hast du eine Meinung? Was? Hast du eine Meinung? Ich habe viele Meinungen. Willst du eine hören? Wir können ja mal auszählen, wer mehr hat. Ich habe zu alles eine Meinung. Guck mal, Christa hat auch eine Meinung. Zu was soll ich denn eine Meinung haben? Nee, ich frage deswegen, weil bei dem Ganzen, was passiert, also kann es nicht vielleicht auch sein, dass ein Unterschied zwischen Mann und Frau ist? Nein. Das ist uns was ganz Neues jetzt. Gibt's, also jetzt fragen wir mal eine Umfrage. Gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Ja, und das muss es ja mit dem einen kleinen oder einen großen? Einen kleinen. Was sagt dann die Frau? Es lebe der kleine Unterschied. Immer wenn ein Mann kann mehr Schnaps vertragen. Habe ich gehört. Ja, scheinbar hat er mehr Synapsen. Der Spiegel ist gefährlich, ich sagte. Der kommt meine, gleich nach hinten. Wir sind beide in Gefahr. Ich warne dich. Er sagt aber, ich bin haftpflichtversichert. Das macht man nicht, wenn mein Kopf weg ist. Und dann rollt das Ding da runter. Oh, ich mach dir nichts vor. Nicht dagegen lehnen. Hinten. Don't lean on the window. Glass. Mirror. Mirror. I'm roaring. Was ist mit deinem kleinen Unterschied? Ich denke einfach, dass bei dem ganzen Prozess, das ist. Welcher Prozess? Ja, oder die Meier. Jetzt sind wir schon wieder beim Prozess gelandet. Sag nur Meier. Da fällt mir nur Meier ein. Der macht doch Übungen im Prozess. Und der unterscheidet zwischen Männlein und Weiblein Übungen. Habe ich gehört. Doch, da fällt mir wieder Meier ein. Oder Müller. Oder? Meier. Vollmeier. Meier, ja. Meier. Der hilft. Der erklärt einem den kleinen Unterschied. In den sieben Stufen. Ja, der bietet dir das Gelände an. Zum Festhalten. Nee, ist es nicht. Maya. Naja, naja, naja. Nicht Maya. Maya, Maya. Gibt es ein weibliches Maya und eine männliche Maya eigentlich? Biene Maya. Biene Maya. Biene Maya. Ja, Biene Maya. Das war die richtige Antwort. Das Gegenstück ist Willi, oder was? Der kleine Unterschied zur Biene Maya ist Willi. Ja, der Willi ist immer der kleine Unterschied. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder beim Willi gelandet. Ja, sie hat angefangen mit Weiblein, Männlein. Das ist mein Stichwort. Willi. In Indien ist Willi das Lingam. Also da ist es schon der Unterschied dann zur Yoni, dem weiblichen Aspekt. Da muss man schon von ausgehen. Welcher Prozess ist da tiefgreifender oder tiefdringender? Was durchdringt was? Durchdringt der Raum des Lingam oder der Lingam den Raum? Wer vibriert in wem? Fragen über Fragen. Welcher Prozess? Ja, was? Alles gleichzeitig. Ja. Da fängt der Unterschied schon an, ne? Aber macht er einen? Das ist die Frage. Das ist wieder hier. Gibt es ein zweites? Ja, es gibt einen Raum, der verschieden ist vom Lingam. Der Vibrator braucht einen Raum, in dem er vibrieren kann. War der neu, ne? War ganz neu. Auch das Licht braucht einen Raum, in dem es scheinen kann. Habe ich schon gehört. So wenig, so glücklich. Mit so ein paar Worten kann man sie alle befriedigen. Wo sonst kann man Frauen befriedigen? Mit ein paar Worten. Mit ein bisschen Licht. Mit Fragen. Mit Fragen. Mach doch mal die Fenster auf. Ich glaube, die fallen gleich in Ohnmacht. Mal ist es Licht, mal vibriert. Ja, weißt du mal, das Schöne, was ist überhaupt Weiblein, was ist Männlein und wo kommen die Prinzipien her und das Ganze? Ist das Männliche schwingend und das Weibliche ruhig aushaltend? Du stehst geschrieben, ne? Oh. Hab ich gehört. Geduldet der Raum alles? Ruhesamt. Ah, ja. Na gut, noch Fragen zum weiblich-männlichen? Lichtteilchen-Schwingung. Ja, die Inder sind da ein bisschen freier drin. Ne? Kommt der Lingam raus und. Nee, das ist immer den, an den, in den Tempeln und links und so. Was ist sonst zur Blüte? Aber nur dort. Guckt ihr an, die Experten wieder hier. Ja, die Kippe. Das darfst du ja noch nicht mal halt in die Hand gehen. Die Männer schon. Ja. Also, wovon redest du überhaupt? Die Männlein, Weiblein. Ja, aber das ist auch unanständig. Wir sollen was anderes machen. Nee, in der männlichen. In der. In der indischen Mythologie. Vergessen Sie nicht beim Abschluss diese CD zu messen. Ja, da ist halt, es fängt alles mit dem Lingam an, also mit der, mit, das können wir auch Penis, mit einem Lichtpenis, also ein Gewahrseinserscheinung, die dann in einer Yoni, also einem kosmischen Vagina, einem unendlichen Raum, wie Adam und Eva als erstes im Paradies, im Ich Bin, sich befindet. Das Ich und das Bin, beides zusammen. Und dann kommt die Verführung, dass sich dieses erste Licht rührt, die erste Vibration im Licht erscheint. Und es kann nicht nur ein bisschen vibrieren, es kann, das absolute Licht kann nur absolut vibrieren, in allen möglichen Vibrationen. Es ist nicht, es kann sich nicht aussuchen, wie es vibriert oder was es vibriert oder welche Informationen es vibriert. Es kann nur in absolut allen möglichen Vibrationen erscheinen. Alle Informationen in einem Vibration, bumm, sind da. Das ist das schöpferische Prinzip des Lichtes, dass sich in allem, was schöpfbar ist, unerschöpflich zeigen muss. In allen möglichen und unmöglichen Vibrationen zeigt es sich, oder Informationen, was immer dieses, was immer bedeutet, das ganze Universum, alle Möglichkeiten der Erscheinung müssen sein, weil das, was erscheint, absolut in seiner Natur ist. Ein absolutes Licht, was sich in absolut allen möglichen Erscheinungen und Möglichkeiten zeigt, in einem absoluten Raum. Und wo es nie einen Prozess gab, da gibt es keine Zeit drin. Weder ein männliches noch ein weibliches Prozesschen. Peng, es ist da. Jetzt und immer da. Was immer ist und sein wird und war. Jetzt und immer da. Und kein Prozess von einem kleinen Würmchen, was dann zum Männlein und dann zum Weiblein mutiert. Wie viele Prozesse braucht der Mann? Um zu. Oh Gott. Ja, aber das ist indische Mythologie. Da, das ist ganz wertfrei mit Göttern oder Shiva oder Brahman. Das ist einfach nur. Der Anfang ist Licht, Om, Sound and Light, also Ton und Licht. Und aus dem ersten Grundton von Licht und Ton, die erste Grundvibration, wenn die anfängt, in ihrer Absoluta zu vibrieren, gibt es ein absolutes Informationsgerüst von allen Frequenzen, von allen möglichen Erfahrungen, Möglichkeiten. Von Erfahrenden, Erfahrenen, was erfahren werden kann, in allen Variationen von Sein. Und das erlebst du. Moment für Moment in allen seinen Facetten. Und du bist das Erlebende, das Erleben und Erlebte. In Persona, als absolutes Das, was das ist. Und das ist nicht kalt, das ist nicht warm, das ist nicht was immer, das kannst du gar nicht bezeichnen, was es ist, aber das ist, was du bist. Und das hält keiner aus. Das muss auch keiner aushalten, weil er es ist. Weil zu dem gibt es nichts Zweites. Das ist auch nicht gesellschaftsfähig, weil das kennt gar keine Gesellschaft. Es ist die Gesellschaft. Es ist die Nicht-Gesellschaft. Es ist das, was das, das, das, das. Und du bist das. Fertig. So, was habt ihr jetzt davon? Die Silly Sisters hier. Ja, noch Fragen zum. Und die Quantenphysik oder die ganzen Wissenschaftler sind jetzt schon nah dran, dass sie eben sagen, dass es sich immer so oder so verhält und nicht findbar ist, dass Energie nicht definierbar ist, nicht findbar, dass Materie noch niemals findbar ist. Was man finden kann, da ist etwas, aber man weiß nicht, was es ist. Dass da vibriert und manchmal sich so oder so zeigt und immer anders zeigt, aber das, was sich zeigt, nicht bestimmbar ist. Und nicht definierbar. Aber die suchen doch jetzt nach dem Gottteilchen. Ja, aber das wäre das. Das findet sie nicht. Wie soll sie das finden? Es wird immer nur kleiner. Jetzt sind sie bei den Strings, dann sind sie bei den Quatzen, dann sind sie bei den Watzen. Noch ein Namen für das, was kleiner ist. Das ist wie bei diesem Wettbewerb von diesen zwei Göttern, wo die das Ende vom Licht finden sollen, das Ende von Shiva. Und der eine hat betrogen, der Brahma, Brahman. Und seitdem gibt es nur einen Tempel in Indien, den alter Lügner. Der hat dann gesagt, ja, ich habe es gefunden, alles Lüge. Also es gibt kein Ende im Äußeren wie im Inneren. Und sich nach Inneren kehren, da wirst du auch kein Ende finden. Und warum merken die das nicht? Wer merkt das nicht? Die Physiker. Weil dann müssen sich ja selbst, dann müssen sich ja selbst in Frage stellen. Wozu gibt es Wissenschaftler dann? Das tun wir doch auch. Nee, das machst du nicht. Indem du dich in Frage stellst, bestätigst du dich. Das ist halt der Witz. Indem du sagst, mich gibt's nicht, gibt's dich. Das ist der letzte Trick, der dir gerade einfällt. Du sagst, mich gibt's ja gar nicht. Damit gibt's dich aber immer noch. So als letzte Fahnenstange, an der du dich aufhältst. Da ist ja keiner, sagte der eine. Und weil da keiner ist, gibt's mich. Weil ich hab's gemerkt. Wissenschaft. Die schafft und schafft. Das ist bei Schiller hier der Zauberlehrling. Der Geist, der ständig schafft. Ja, ich weiß. Das sind die Räuber, die Räuber. Der Taucher, die Blumenbeck war rein. Du hast das Zauberwort vergessen, ne? Guck, er weiß es. Ich muss mal. Wat mut dat mut. Jo. Ja, was wäre der Anfang? Da wurde Gott zum seinem eigenen Zauberlehrling und wollte sich selbst verzaubern und wollte so die Welt beherrschen. Und da wird er zum Sucher. Was klingelt denn da überhaupt? Irgendwas hat einer gesendet. Nein. SMS ist das. Hörst du es? Da ist sie, da kommt sie. Aus Hamburg. Hör ich, am Klang. Wasserkanten. Na, wo waren wir? Am quietschenden Stühlen. Am was? Zauberlehrling. Das ist wie Shiva, der mit seinem sich selber spielen will und sich dann ein vorgestelltes Zweiten schafft. Der sich vorgestellt hat, aber jetzt ist der vorgestellte Zweite real geworden. Und jetzt möchte er den vorgestellten Zweiten loswerden, schafft es aber nicht, weil er ja nur eine Vorstellung ist. Du kriegst die Vorstellung nicht los, weil es ja nur eine Vorstellung ist. Wie schafft man eine Vorstellung ab? Schafft man ein Phantom ab, was es gar nicht gibt? Schafft man etwas ab, was gar nicht da ist? Da kannst du lange üben. Einen langen Prozess, der Prozess hört nie auf. Ständig haust du ins Leere. Frisst gar keinen. Das Wunder ist doch das Vergessen. Weil es scheint, dass es vergessen wurde, dass es ein Traum ist, dass es eine Vorstellung ist. Weil dass dieses Verschwinden im Traum so heftig ist, dass es so real ist. Ja, dass die Substanz oder die Wirklichkeit sich selbst vergisst oder Shiva sich selbst vergisst, ja. Dass er sich das vorgestellt hat. Welche Kraft kann das allein schaffen? Diese Vorstellungskraft. Die gleiche Kraft, die sich das vorstellt, schafft auch dann den Vorhang der Illusion. Kommt aus der gleichen Quelle. Und die gleiche Quelle, die den Vorhang geschaffen hat, kann er auch wieder abschaffen. Nichts anderes. Die ist von selbst gekommen und wird von selbst wieder gehen. Da hat kann keiner was zu. Das ist einfach ein Teil, ein Aspekt dessen, was ist. Also das, was das Ich schafft, auch nur das, was von selbst kommt, kann von selbst wieder gehen. Und das, dieses sogenannte kleine Ich, was morgens aufsteht, ist von selbst gekommen und es geht von selbst. Ist ja schon, ist es eigentlich schon wieder weg, weil es irgendwann nicht da ist, sein wird. ist eine temporäre Erscheinung. Aber dass du jetzt, dass wir die Zen-Buddhisten sagen, dass ein Farmer also in China rausgeht und versucht, das Gras zu ziehen, damit es schneller wächst. Es wächst so langsam oder so schnell, wie es wächst. Und es wird dann gemäht, wenn es gemäht wird. Aber nicht, wenn du es siehst. Und aber das ist ein Sucher, der versucht ständig, das Gras schneller wachsen zu lassen. Und schnell einen Prozess draus zu machen, und den er beschleunigen kann. Durch eine kleine Kundalini-Übung oder irgendwas. Es ist gekommen und irgendwann ist er da weg. Fertig. Weil es Nisargada da, wenn er gestorben ist, mit diesem Körper verlässt mich auch alle Tendenz. Hey. Alle Tendenzen und alle, was auch immer, Gefühle, was immer mit diesem Körper zu tun hat, ist mit dem Körper gekommen, mit dem Körper geht's, aber es gibt immer noch keinen, der es kümmert. Es kommt, wenn es kommt, und es geht, wenn es geht. Aber weil es gekommen ist, wird es irgendwann wieder gehen. Aber wen kümmert es, wann es wieder geht? Und welcher Prozess in der Zeit stattfindet und welcher Furz da am besten stinkt? Es stinkt so lange, wie es stinkt. Bis er sich verflüchtigt hat. Und manche verflüchtigen sich früher, aber der ist immer noch da, auch wenn er sich im Raum verteilt hat. Das ist dann so ein ichloses Ich. Ja, aber ich sag's, ich will ja nur darauf hinweisen, das stinkt weniger, aber es stinkt immer noch. Also auch ein erwachtes Ich hat vielleicht bei Odor Odol genommen. Morgens, mittags und abends Odol und du fühlst dich wohl. Oder was? Schokolade? Zwischen Mundspülung und Schokolade. Die nimmt Schokolade als Mundspülung. Doch, mir nicht, was morgen kommt. Was hast du noch? Weil du ja gesagt hast, das ist ich, was dann. Das was? Lauter. Ja, jetzt. Ich, was sagt, dass kein Ich mehr da ist. Ja. Und das ist ja dann auch eine Falle, so gesehen. Ne? Weil eine Falle? Ja, nicht Falle, aber einer denkt halt, wo. Der hat vorher gedacht, da wäre ein Ich, und dann denkt er, es ist kein Ich. Was ist der Unterschied? Genau. Einmal mit und einmal ohne. Und woher weiß dann der, wie du zum Beispiel, was denn? Dass das alles weg ist? Was soll da weg sein? Ist immer noch da. Das Ich, meine ich. Warum soll das weg? Für wen soll das weg? Macht dich die Anwesenheit des Ich weniger? Und die Abwesenheit mehr? Wen kümmert's? Ob es da eins gibt oder nicht? Sag es. Sag es. Brauchst du Soufflösen? Verrückt, ne? Das ist eine gute Verkaufsshow, wenn einer da sitzt und sagt, ich habe kein Ich mehr. Dann sitzt ein anderer da, ich auch. Ich bitte auch. Bitte, ich will auch kein Ich haben. Und dann sagt er, wir können das regeln. Wir machen da so einen kleinen Prozess. Du kommst jetzt 5-Jahres-Abonnement, überweist mir dann monatlich deine, was auch immer. Das hat Andrew Cohen hat das so gemacht. Der hat so ein 5-Jahres-Abo gemacht für Erleuchtung garantiert. Ja, stimmt. Ego zurück Garantie. Ja, falls du noch ein Ego hast, kriegst du das Geld wieder. Aber du musst beweisen, dass du einen hast. Na, falls du hinterher noch Geld hast, dann kriegst du das Ego wieder. Ja. Ich muss das noch einmal machen. Ja. Aber Andrew hat jetzt einen neuen Manager. Seitdem redet er sogar über Papaji gut. Ganz was Neues, weil der Mensch hat gesagt, du musst jetzt langsam gut reden, weil der hat zu viele Anhänger. Weil er musste sein Zentrum aufgeben bei New York, weil er kein Geld mehr hatte, und seitdem braucht er einen Agenten, Werbemanager, und der hat ihm jetzt du musst jetzt über deine Mutter gut reden, dein früheren Ding, und jetzt seine Mutter wieder umarmt. Jetzt ist er ein guter Junge wieder. Das nennt man einen Erwachten. Das ist einer, der diese. Kennst du dieses Magazin Was ist Erleuchtung? Das ist der Macher davon. Der weiß es noch niemals. Wer würde sonst so ein Magazin nennen? Was ist Erleuchtung? Der sucht immer noch einen, der es weiß. Naja, egal. Ich habe ihn gelesen vor kurzem, ja? Das Buch geschenkt gekriegt. Oh. Mit Herz rasen, ja. Also, das ist nicht zum Aushalten. Ja, das ist schon heftig. Hast du auch das Gegenbuch gelesen, Liegestütze zur Erleuchtung? Das ist über ihn, von einem Hauptschüler, dem Schweizer. Ja, der hat so Techniken, Prozesse, so Übungen, die er anbietet, da, um zur Erleuchtung, also das Ego loszuwerden. Ego-Überwindung. Und dann gibt es halt Liegestütze, das Buch nennt sich Liegestütze zur Erleuchtung. Das ist super. Das ist so, was man so alles mitmacht, nur um sein kleines Ding loszuwerden. Was dann hinterher wahrscheinlich noch größer ist. Lauter. Reiten für Gott. Ja, reiten für Gott. Wir kämpfen für unseren Führer. Ich wollte fragen, ist das das, was man meint mit bin ich, ich bin? Was? Bin ich, jetzt sind wir aber ganz woanders gelandet. Aber ich bin auch da jetzt. Was? Du hast ja gesagt, dann ist immer noch das Ich, was sagt, da ist das. Das ist immer da. Also muss es ja eigentlich immer da sein, sonst kann ich. Es war, es ist und wird. Unendlich. Ja, also das Punkt. Bewusst zu werden ist ja eigentlich Quatsch. Ja, aber macht doch Spaß. Man gönnt sich doch sonst nichts. Heute gehe ich mein Ich weg. Und morgen hole ich es wieder. Und in ein Leihhaus. Man geht jetzt in ein Pfandhaus, man kriegt dafür ein paar Groschen, vielleicht eine Mark. Und dann holt man es morgen wieder. Für 1,50 Mark. Man kauft es wieder ein. Man kauft ja gerne. Das ist ja das Hauptbeschäftigung im Leben. Man kauft Rausch. Nein, tauschen bringt ja nichts. Tauschen bringt nichts. Schreie vor Glück, Zalando für. Finde du erstmal einen, der mit dir tauscht. Das ist das Schwierige. Nein. Kaufrausch, das ist alles Kaufrausch. Weil im Kaufrausch, im kleinen Moment, wo du was gibst und was kriegst, hast du so eine kleine Befriedigung. Dafür gibst du gerne mal was weg, damit du es wieder kriegen kannst. Du gibst es nur, damit du was wieder kriegst. So ein, der kleine Händler in einem, der ständig handelt. Unendlich. Kaufen und verkaufen. Billig einkaufen, teuer verkaufen. Das ist die Devise. Schlecker, das ist Schlecker. Aber da hat es nicht funktioniert. Ich habe mich immer gewundert, da steht immer nur eine Verkäufer und keine Käufer. Zwei laufen rum, machen was, sortieren was ein, aber wer kauft da? Hast du jemals einen bei Schlecker getroffen? Ich denke, ich bin der einzige Käufer gewesen. Konnte nicht gut kleben. Ich habe den Mann verstehen lassen. Ach, er wollte den Namen verstehen. Das war der Untergang. Der einzige Kunde. Da haben sie dann gedacht, da ist doch Umsatz, da bewegt sich doch was auf der Waage. Oh. Ja, es geht alles unter. Wer hätte das gedacht? Und Praktiker geht pleite. Und leise. Und dann reden sie immer noch von Konjunktur. Ja, steht heute drin und morgen sind sie pleite. Das ist immer so. Kurz vor der Pleite sagen sie, ist alles okay. Haben es geschafft. Bei Schlecker genauso. So, jetzt sind wir aber, jeder will ja pleite sein. Jeder. Was wäre denn die Bankrotterklärung des Ichs? Persönliche Bankrotterklärung. Ich bin alles. Ich hab nichts zu gewinnen. Nichts zu verlieren. Ich bin ja schon alles. Kann nichts mehr kaufen. Wer würde sich das zumuten? Ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Ich kann nichts mehr bezahlen. Kein Prozess mehr. Hm? Keine Lügestütze. Lügestütze. Das sind Lügestütze. Akropolis des Seins. Lügestütze zum Sein. Ich lüge mich durch Sein. Das sind meine Lügestützen. Ich stütze mich aufs Lügen. Lüg und Trug. Ja. Prostata ist erleichtert. Das Sound of Enlightenment. Du siehst schon viel schlanker aus. Macht Erleuchtung schlank? Die Frage. Das wäre so. Verjüngen Sie sich oder verschlanken Sie sich? Warum hießen die Jünger Jünger? Was ist der Fall? Der David John, der wurde immer mal dick, mal dünn. Und was hat das jetzt damit zu tun? Der sollte doch die allerhöchste Stufe erreicht haben, erzählst du mal. Da achtet Christa sehr drauf. Ja, weil mich das fasziniert hat, als ich das mal gelesen habe, noch vor 30 Jahren, dass der immer so seine Figur so ändert. Aber er soll das angeblich willentlich machen, wenn er immer so von einem Zustand in den anderen geht. Und eben mal dick und mal dünn. Christa, hast du dir dein Beispiel dran genommen? mir fehlen die dünnen Zustände. Dir ja, was? Mir fehlen die dünnen Zustände. Ach, den dicken hast du durch. Ja, Prana, ich sag nur Prana. Da kannst du mal mit der Dame sprechen. Da. Sie hat einen Lehrgang gemacht. Das schmeckt mir nicht so. Das nennt man Lehrgang. Mit Doppel-E. Prana Lehrgang. Das kann man mal als neue Werbung denken. Machen Sie bei mir einen Lehrgang. mit Prana. Nach mir haben Sie fast noch eine Figur. Oh, ja. Ja, so, noch Fragen zum Lingam vielleicht. Ich mag den Lingam so gern. Ich finde den so super. Ich habe, wie war es? Die TM-Leute haben immer Sound and Light Meditation. Das ist so, auf den Lingam meditieren. Was? Das war doch die TMler. Was? Nein, das war Kirkal Singh. Genau. Die anderen Hopsen. Mahawashi Washi. Die hopsen auf der Wäsche rum damit. Die waren auch im Prozess. Kirpal Singh, genau. Auf den eigenen oder auf den allgemeinen? Christa, du sollst nicht so neidisch sein. Ich habe ja meine Joni. Du hast deine Joni? Ja. Man fängt ja immer mit was kleinem an, ne? Christa, ich habe doch meine Joni. Da jodelst drin. Ich hab doch meine Joni. Mit Christa kommt man immer auf die Weißwurst. Das ist immer, da kommst du nicht gegen an. Das ist halt altbayerischer Urwuchs. Wenn die Joni mit dem Toni. Oder wenn der Toni mit der Joni. Ja. Oh, ja. Es jonit in der Unterhose oder was? Joni. Wisst ihr, man kommt nicht tief genug. Das war doch meine Frage, aber ich dachte. Was darfst du nicht? Mit dem Toni. Ich hätte so gerne mit. Mit der Tiefe. Das habe ich doch gerade gesagt, wenn du auf den Lingam meditierst, wenn du auf das Licht meditierst und auf den Urton, das wäre dann in die Tiefe gehen, also auf den Ursprung, den Versuch, die Quelle zu finden. Quelle versandt auf Deutsch. Nicht Karstadt. Quelle versandt. Das ist eigentlich diese Technik, dass du, wenn du die Quelle erfahren kannst, dass du dann noch vor der Quelle sein musst. Dann bist du die Quelle der Quelle. Das ist dann dieser alte, das wäre dann Aurobingo. Wenn du das Licht erfahren kannst, musst du noch das sein, was vor dem Licht ist. Boah. Dann ist es alles Bingo. Dann hast du alle Nummern richtig. Die 3, die 2, die 1. In nichts zu finden. Das ist in die Tiefe gehen. Und alle sind wiedergekommen und reden drüber. Und dann sagen sie, da unten gab's keinen. Da war ich nicht. Es gibt gar keinen. Ich habe es genau gesehen. So, wir haben noch 5 Minuten. Zum nichts mehr aus der Ecke. Kein Nisargata. Nein. Jetzt irgendwas aus der. Vielleicht nach. Zu dieser Illusion der Individualität, die besteht auch immer noch, wenn man den Körper verlässt oder stirbt sozusagen. Die hört mit dem Körper auf, die kommt mit dem Körper und geht mit dem Körper. Ah, die hört auf mit dem Körper? Ja, die individuelle Karl-Situation und was immer mit Karl zusammenhängt, die ganze Geschichte hört vollkommen auf. Ja, aber dann gibt es ja immer noch eine Illusion, dass man das als, oder wenn ich jetzt an Berichten von Nachbarfahrungen denke oder irgendwas, ja, sag, ich habe das Licht gesehen, ich war im Jenseits. Ja, das ist immer noch eine Ich-Funktion. Genau, das meine ich. Nee, doch, das hört damit auf. Weil die sagen es ja nur, weil noch ein Körper da ist, in der dann der Geist wieder sich mitteilt, als eine Erfahrung, die er ohne Körper gemacht hat. Achso, dann sind sie zurückgekommen und haben sich dann gedacht, dass sie. Ja, ja, das ist dann alles Fantasie. Weil aus der Fantasie des Körpers gehen sie in eine Fantasie ohne Körper. Und dann, aber das gehört Teil des Körpers, es ist immer noch, wo auch immer. Der Körper hört ja nicht mit den Grenzen der Haut auf. Du hast ja irgendwie einen Körper, der hört, weißt du gar nicht, wo der auch endet. Wo was endet. Und wenn sie dann sagen, du sollst die Flügel deiner Wahrnehmung ausbreiten, dann breiten sich aus in die Unendlichkeit. Du weißt ja gar nicht, wo du anfängst, wo du aufhörst. Aber mit dem Körper hört die Geschichte auf, weil es braucht eine Festplatte, wo das geschrieben steht. Dass vorher einer drin war und dann einer draußen war und was der erlebt hat. Braucht eine Erinnerung. Und das ist ein Erinnerungskörper. Und wenn der geht, ist auch die Erinnerung weg. Das ist das. Und manche haben dann halt in anderen Körpern solche Flashbacks von irgendwelchen Dingen von einer anderen Festplatte, die dann irgendwann mal. Alles ist möglich im Bewusstsein auch. Das ist dann mehrere Festplatten, die dann sich zusammen zu so einer Generations-Reinkarnationsgeschichte zusammenbasteln. Eine virtuelle Cloud-Geschichte. Alles geklaut. Im Cloud schon irgendwo. Na, du könntest sagen, das ganze Geist ist so eine Cloud, so eine große Festplatte mit allen kleinen Partikelchen von Festplatten, die mal entstanden sind und wieder vergehen oder nicht oder die auch immer da sind eigentlich. Aber die Geschichte hört mit dem Körper auf. Mit dem Körper. Alles gehört. Und danach gibt es dann was, das Nächste, was kommt. Aber das Nächste ist das Nächste, was immer das ist. Was immer das sein sollte. Genau wie jetzt schon, der nächste Moment, der nächste Schluck Kaffee ist das Nächste. Dann kommt das Nächste. Du weißt ja gar nicht, wann irgendwas angefangen hat. Und wann das aufhört. Und wenn dieser Körper weggeht, dann ist das Nächste halt eine körperlose Erfahrung. Oder eine andere Erfahrung. Aber die was auch immer, Reaktionen von Erfahrungen hören nicht damit auf. Aber die Geschichte von dieser Karls Geschichte, die Karlsaga, die hört damit auf. Und damit auch das Ich. Damit auch das Karls-Ich. Aber das, was das Ich ist, hört nicht auf. Das unendliche Ich, das Selbst hört nicht auf. Das Allerfahrende hört damit nicht auf. Meinst du jetzt mit dem Selbst die Illusion des Ichs? Oder die Nein, die Geschichte, Karl, was eigentlich immer zu viel ist, was ein Anfang und ein Ende hat, die hört mit dem Ende des Körpers auf. Die wird dann in den anderen, die Karl gekannt haben, die unterhalten sich noch ein bisschen länger drüber. Aber irgendwann hört auch das mal auf. Habe ich gehört. Dann gibt es so einige, Karl der Große, der ist ein bisschen länger in der Erinnerung. Aber ein paar tausend Jahre bedeuten immer noch nichts. In diesem Ganzen, was immer. Irgendwann hört auch Jesus, die Geschichte Jesus wird nicht mehr weitererzählt. Und Buddha gibt es irgendwann auch nicht mehr als Geschichte. Die ist gekommen und wird wieder weg sein. In diesem Ganzen. Die wird sich vollkommen auflösen in dieser Unendlichkeit von Sein. Wie sie gekommen ist, wird sie wie so eine Eintagsfliege. Die Geschichte Buddhas und der Buddhismus und der Christentum. Als wenn so ein Tropfen auf den Stein fällt und weg war es. Und war nie wieder gesehen. Also man sollte das alles nicht ganz so wichtig nehmen, diesen ganzen Zirkus. Deutscher Papst und deutsche Christus oder irgendwas oder Ostern. Das ist wie so ein kleiner, ach Gott, es war einmal. Märchenstunde des Seins, eine unendliche Erzählgeschichte, wo man wirklich ein Gott am Gewahrseinsfeuer sitzt und sich selbst einen vom Storch erklärt. Und ständig noch denkt, warum bin ich geboren und habe die Wehen vergessen? Wo bin ich hergekommen? Ja, was soll man machen? Man wacht auf, Gott wacht auf und er erzählt sich was. Und bildet sich so ein Gesprächspartner. Im Englischen heißt es me, myself and I waking up. Und dann habe ich eine Dreierrunde. Was mache ich? Skat spielen oder einen erzählen? Der Urskat. Dann fragt sich Gott, wo komme ich her? Das Bewusstsein, die sich selber anguckt. Ja, so ein Spiegel. Du hältst dich dir selbst wieder vor. Das Gewahrsein ist dein Spiegel und siehst dir selbst narzisstisch ins Gesicht. Deiner unendlichen Fratze. Ja, ist so. Und die Maske ändert sich ständig, aber der Spiegel bleibt immer gleich. Du hast immer eine andere Maske drauf. Und die Maske ist Henry. Oh, echt. Diese Persona Karl oder so. Die Person ist wie eine Maske, die sich das Sein aufsetzt und in den Spiegel guckt und dann sieht sie klar, ja, für was, wie lange Zeit. Die Maske hat einen Anfang und Ende und dann kommt eine neue Maske. Die Maske könnte irgendwas anderes sein, ein Ameisending oder irgendwas. Kein. Und dann hat die Maske keinen Prozess hinter sich. Oh Gott. Karlogie nennt man das dann. Karlogie. Logistik. Nee, es ist kein Ende in sich. Das Schlimmste, was sein kann, es hört nie auf. Aber damit hörst du auf. Als einer, der Hoffnung hat, dass er durch sein Tun oder Nicht-Tun etwas beenden könnte. Keine Chance. Der Scheiß hört nie auf. Ja, damit müsstest du ja selber aufhören. Das schaffst du nicht. Du kriegst dich selbst nicht weg. Und weil du bist, gibst dich als das, was du bist, und das realisiert sich nun mal in unendlichen Facetten. Und es gibt keine Chance, dass das jemals aufhört. Genauso unendlich wie du ist auch die Verwirklichung dessen, was du bist. Keine Chance. Und da kannst du noch so, was auch immer, erwacht, erleuchtet oder sonst was sein. Es gibt kein Entkommen. No way out. Kein Reinkommen, kein Rauskommen. Gute Nachricht. Was? Das war die gute Nachricht. Das ist die beste, die ich dir geben kann. Du kannst ja nicht entkommen. Weil du bist eigentlich, deine Sehnsucht ist ja nach Frieden, aber das ist der Frieden. Kein Kommen beim Kommen, kein Gehen beim Gehen. Und das, was du bist, ist, kommt nicht im Kommen und geht nicht im Gehen. Das ist alles. Also was ist da zu tun? Eine unendliche Geschichte, die du nicht brauchst, aber du kannst dir nicht entkommen. Diese unendliche Geschichte. Du brauchst den Film gar nicht mehr und trotzdem läuft er weiter. Und wenn er scheinbar, da steht dann Ende, aber das Ende ist immer der Anfang vom nächsten. Oder vom gleichen Film, der da mal gerade anfängt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, unser Avatar Louis Trenker. Nee, wie ist er? Sepp Herberger. Louis Trenker war auch gut. Der Berg ruft. Das ist so von Ramana beeinflusst. Der Berg ruft. Der deutsche Ramana. Der deutsche Rahmen. Na gut. Haben wir ja den. Nach dem Talk ist vor dem Talk. Haile Selassie. Om Tse.